Der Verkauf von Flugtickets in der Business Class ging im vergangenen Dezember, neuere Zahlen gibt's offiziell noch nicht, um 13,3% zurück. Es geht ihnen nicht gut, den Menschen, über die der Autor Martin Suter in 15 Jahren 750 Kolumnen geschrieben hat. Unter Titeln wie Neue Geschichten aus der Welt des Managements oder Huber spannt aus sind die Kolumnen auch in Buchform erschienen, aber jetzt ist Schluss. In der Zeitung ist es schon vorbei und als Buch sind jetzt die allerletzten von Suters Business Class Kolumnen erschienen unter dem Titel Das Bonusgeheimnis. Martin Suter will natürlich weiterschreiben, allerdings nur noch Romane. Er lebt nicht mehr in der Schweiz, sondern seit langem abwechselnd in Spanien und in Guatemala und dort in Guatemala ist er jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Suter. Guten Tag. Ist das, was sich inzwischen in der Realität des gehobenen Managements abspielt, so absurd, dass man es nicht mehr satirisch überzeichnen kann? Ist das der Grund, warum Sie aufgehört haben? Nein, schon nicht deswegen. Ich habe einfach das 15 Jahre lang gemacht und dann wird die Gefahr der Wiederholung groß. Der zweite Grund, weshalb ich es zum richtigen Zeitpunkt aufgegeben habe, ich müsste jetzt so übertreiben. Die Satire lebt ja von der Übertreibung und der Zuspitzung. Ich wüsste nicht, wie man das noch weiter zuspitzen könnte. Es ist das System, das die Abgründe zeigt, nicht einmal die Leute selber. Ich glaube, es ist das System, das kein Gewissen hat. Und das System, das auf dieser, ja, was jetzt oft als Gier bezeichnet wird, aufgebaut ist. In den letzten Jahren wurde schnell viel Geld machen zu einer beruflichen Qualifikation. Einer, der das konnte, war gut in seinem Job. Es war nicht mehr so, dass wer gut war, viel verdiente, sondern wer viel verdiente, war gut. Das meine ich mit dem System. Man musste viel Geld machen und hohe Bonis kriegen, um die berufliche und gesellschaftliche Anerkennung zu haben. Sie sagen, man musste. Ist das wirklich jetzt vorbei? Ich meine, Sie beziehen sich bestimmt auf die Krise und auf Diskussionen, die es in den USA und anderswo gibt, ob jetzt irgendwie sogar Boni zurückgezahlt werden sollen. Aber diese Mentalität, die dahinter steckt, wird die wirklich verschwinden jetzt durch diese Krise? Glauben Sie das? Nicht verschwinden, aber sie wird schon einmal ein bisschen gedämpft, oder? Es wurde ja von so vielen Leuten so viel Geld gemacht, wie gar nicht zu machen war. Die Realwirtschaft, würde ich jetzt mal sagen, gab gar nicht so viel her. Wenn man so vielen Leuten so viel Geld verschaffen wollte, musste man diese fiktiven Produkte erfinden. Diese fiktiven Produkte, die gibt es jetzt im Moment nicht mehr. Ich glaube einfach schon, dass es nicht mehr für so viele Leute so viel Geld zu verdienen gibt. Aber die Schere wird sich wieder öffnen und es wird wieder, Sie sagen, es wurden 17% weniger Business Class gebucht. Mich würde interessieren, wie viel mehr First Class gebucht wurde. Ich glaube dann, die ganz großen Einkommen, die werden weiterhin bestehen. Es wird einfach das obere Mittelfeld sich ein bisschen zurückhalten müssen. Das ist interessant, dass Sie das gerade sagen, Herr Suter, denn tatsächlich, ich muss dazu sagen, das ist überhaupt nicht abgesprochen, tatsächlich diese Statistik, 13,3% übrigens Zinsrückgang in der Business Class, ja. Das ist die IATA, also der Verband, in dem die allermeisten Fluggesellschaften der Welt drin sind und die hat tatsächlich auch gesagt, dass zum Beispiel bei Flügen von Europa nach Nordamerika die Umsätze in der ersten Klasse zumindest konstant geblieben sind. Da gab es ein Plus von 0,3%, das ist ja nun quasi, das kann man auch als Rechenfehler sehen, es ist im Großen und Ganzen geblieben. Das heißt, Sie glauben, dass, sagen wir mal, die gehobene Mitte leidet jetzt und die ganz oben, denen passiert nichts? Ich glaube schon. Also vielleicht sind es nicht die gleichen Leute, aber die gleiche Einkommensklasse, die rekrutiert sich vielleicht aus anderen. Es gibt Unternehmen, denen es jetzt gut geht oder hervorragend geht. Vielleicht sind das andere Branchen, vielleicht sind das neue Technologien oder so. Es wird immer Leute geben, die davon profitieren und Sie müssen mich recht verstehen, ich bin eigentlich nicht dagegen, dass ein Manager unglaublich viel Geld verdient, aber er muss vorher gewisse Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel muss er nicht nur Gewinn optimieren, er muss auch Arbeitsplätze optimieren, er muss die Interessen des Unternehmens über die Interessen der Anteilseigner stellen, er muss Gewinn machen, er muss den Gewinn wieder investieren. Wenn er das alles macht, kann er wirklich von mir aus so viel verdienen, wie er will. Gibt es eine moralische Grenze? Es hat in den USA Manager gegeben, die haben alle Boni mit eingerechnet, im Jahr 2007 zum Beispiel 4.000 Mal so viel verdient wie ihr durchschnittlicher Mitarbeiter. Ist da nicht bei aller Leistung irgendwann eine Grenze erreicht, wo man auch sagen muss, das kann man ja auch keinem mehr erklären? Kann ein Mensch 4000 Mal so gut sein wie irgendein anderer in der gleichen Firma? Kann er 2000 Mal, ist meine Gegenfrage. Wo würden Sie die Grenze ansehen? Schon 2000 Mal ist verrückt, schon 1000 Mal ist verrückt, oder? Wenn einer 4000 Mal mehr verdient als der schlechtest bezahlteste Mitarbeiter oder der durchschnittlich bezahlte Mitarbeiter, dann ist das nur in Ordnung, wenn er nachweislich dafür gesorgt hat, dass dieser Arbeiter überhaupt eine Stelle hat, dass das Unternehmen gedeiht. Ein Unternehmen, das nicht gedeiht, berechtigt niemanden zu irgendwelchen Boni. Das ist das Absurde. Sogar in schlechten Jahren kriegen die Leute Boni. Das ist das Faule am System. Man kann es so sehen, früher gab es die Unternehmer, die Eigene, die verdienen auch unglaubliche Beträge. Aber wenn es schlecht lief, dann verloren sie auch unglaublich viel Geld. Heute sind es Manager, die im Auftrag der Eigenen arbeiten. Die haben nie was verloren, die haben nur mögliche Gewinne, mögliche Boni verkleinert. Aber es war nur noch einseitig. Wir reden im Deutschlandradio Kultur mit dem Schriftsteller Martin Suter. Seine Business Class Kolumnen, die allerletzten, sind gerade in Buchform erschienen unter dem Titel Das Bonusgeheimnis. Herr Suter, nun redet man natürlich ganz schnell, wenn man über die Folgen dieser Krise redet, die wir gerade erleben, über das, was in den USA passiert, was in Deutschland passiert, was in der Schweiz passiert, vielleicht auch noch Japan und Hongkong. Sie verbringen einen großen Teil des Jahres in Guatemala, in einem Land wie Guatemala. Merkt man da eigentlich im Alltag irgendwelche Folgen dieser Krise? So im Alltag merkt man es nicht, aber natürlich wird es Folgen haben, weil die Krise wird Folgen haben auf die Globalisierung. Die Länder werden sich auf sich selbst zurückziehen, wenn es schlecht geht. Und die dritte Welt war Opfer der Globalisierung, da wenigstens kulturelles Opfer. Es wurden einfach hier Dinge ausgerottet an kulturellen und handwerklichen Fähigkeiten und ersetzt durch Produktionen von internationalen Produkten. Wenn die nicht mehr produziert wird, haben die Leute hier keine Möglichkeit, sich wieder auf die alten Stärken zurückzubesinnen. Ich nehme schon an, dass sich das bemerkbar machen will. Aber bis jetzt, so hier in dem Dorf, wo wir wohnen oder so, da geht es den Leuten gleich schlecht wie immer. Es ist interessant, dass Sie jetzt gerade von diesen Produktqualitäten, Rückkehr zum Handwerk gesprochen haben. Es gibt in diesem Band mit Ihren letzten Kolumnen eine Kolumne, die vielleicht, wenn man das Inhaltsverzeichnis durchblättert oder schnell liest, untergeht. Bei mir ist sie nicht untergegangen und das war die, die mich am allertraurigsten gemacht hat. Das ist nicht die Titelgeschichte mit dem Bonusgeheimnis, die ist ziemlich lustig. Es ist eine Geschichte mit dem Titel Die Produktverbesserung. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Da geht es um ein Produkt namens MacGuffin. Es wird gar nicht genau gesagt, was das ist. Das könnte meines Erachtens ein Staubsauger, ein Auto, ein Regenschirm oder sonst was sein. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dieses Produkt hat zwei Probleme. Es ist, ich zitiere das mal wörtlich, etwas kompliziert in der Handhabung und neigt bei feuchtem Wetter zum Klemmen. Ergo stimmt der Umsatz nicht mehr. Deshalb kommt ein neuer Chef, der lagert die Produktion aus der Schweiz nach Malaysia aus. Er sorgt für ein neues Marketing, für neue Vertriebswege und feuert natürlich einen wesentlichen Teil der Stammbelegschaft am Hauptsitz in der Schweiz. Und am Ende stimmt der Umsatz wieder. Allerdings gibt es immer noch ein kleines Problem. Das Produkt ist nämlich am Ende etwas kompliziert in der Handhabung und neigt bei feuchtem Wetter zum Klemmen. Wird sich das je ändern, dass man vielleicht anstatt die halbe Belegschaft zu feuern und eine neue Werbekampagne zu machen, einfach mal sagt, das Produkt ist ziemlich daneben, wir machen es einfach nur besser? Man kann es auch nicht verallgemeinern. Es gibt diese Art, Probleme zu lösen durch Manager. Und dann gibt es aber schon die Art durch Produktleute und Ingenieure. Es gibt schon Produkte, die ständig verbessert werden und nicht reine Marketing-Sachen sind. Also vielleicht, das ist ja eine Chance der Krise, wird auch die Autoindustrie sich mal besinnen und versuchen, die Produkte zu verbessern, anstatt das Marketing. Und vielleicht wird es auch bei anderen Branchen wenigstens diesen segensreichen Nebeneffekt haben. Ein hoffnungsvolles Ende aus Guatemala. Martin Suter über die Welt der Business Class und die Frage, ob es ein paar Veränderungen wirklich geben wird. All die Kolumnen, es sind in Wirklichkeit nur 3 oder 4, wo das Thema Bonus überhaupt vorkommt, aber trotzdem ist das der Titel des Buches. All die Kolumnen, die letzten, findet man in dem Buch Das Bonusgeheimnis, das wie alle Werke von Martin Suter im Diogenes Verlag erschienen sind. Herr Suter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.